Die für ihren Parteifreund Günther Oettinger, dem Wortführer der Merkel-Kritiker, wichtigste Erklärung kam zum Schluss. Die Bundeskanzlerin wechselt nicht in die Uniform der Parteichefin, da sie überhaupt keine Uniformen trage. Nachdem wochenlang über sie geredet wurde, sagte Angela Merkel nun selbst etwas, durchbrach ihr Schweigen, auch Aussitzen genannt. Als Regierungschefin erkläre sie zu wenig ihre Politik, lautet ein Vorwurf, auf den sie jetzt reagierte und begründete, warum Enteignungen, zum Beispiel der Hypo Real Estate, zeitweilig nötig sind. Im Interview mit der Bild-Zeitung tut sie keineswegs Buße, sondern verteidigt ihr Handeln. Ihre Kritik am Papst sei notwendig gewesen, weil es für sie Teil der Staatsräson sei, dass eine Leugnung des Holocaust niemals ohne Folgen im Raum stehen bleiben könne. Kein Wort des Bedauerns von der Regierungschefin über ihre Vorgehensweise, den Heiligen Vater, nicht diskret, etwa am Telefon, sondern während einer Pressekonferenz mit dem kasachischen Präsidenten öffentlich zur Klarstellung aufgefordert zu haben. Es geht hier darum, dass von Seiten des Papstes und des Vatikans sehr eindeutig klargestellt wird, dass es hier keine Leugnung geben kann. Und diese Klarstellungen sind aus meiner Sicht noch nicht ausreichend erfolgt. Es sei die Form, nicht die Kritik als solche gewesen, die die konservative CDU-Klientel aufgebracht habe, sagt der Autor Volker Riesing, der zur Stunde in Berlin sein Buch Angela Merkel, die Protestantin, vorstellt. Bei der Papstäußerung haben viele mir gesagt, dass sie eigentlich sogar die Äußerung oder die Intervention für richtig hielt. Selbst in der Bischofskonferenz gab es einige, die froh waren, dass nun den Part der Kritik andere übernommen hatten und sie sich wieder in Zustimmung oder Solidarität mit dem Papst widmen konnten. Sie sei sich bewusst, dass der Verzicht der Präsidentin des Bundes der Vertriebenen auf einen der drei Sitze im Stiftungsrat des künftigen Dokumentationszentrums gegen Vertreibungen zu Enttäuschungen führt, so Angela Merkel wörtlich in der Bild-Zeitung. Warum sie selbst die Personalie Steinbach nicht viel früher geklärt hat, dazu kein Wort. Aktuelle Umfragen in der vorigen Woche wiesen erschreckende 33% oder 32% für die Union aus. Entsprechend beunruhigt reagierten Basis und auch Abgeordnete, die um ihre Wiederwahl fürchten und gaben der Parteichefin die Schuld. Warum sich Anhänger der CDU so schwer mit ihr tun, erklärt der Buchautor Riesing so. Angela Merkel ist eine Protestantin, aber sie lehnt diese alten Verquickungen oder diese hergebrachten Verquickungen von Politik und Religion ab. Sie meint, dass ein anderes Zusammenspiel da angebracht wäre. Und das stößt sicherlich in der katholisch geprägten CDU auf Widerstände und vor allem auch auf eine emotionale Unzufriedenheit. Angela Merkel lasse sich nicht das C für christlich absprechen, nur weil sie nicht katholisch sei und nicht mehr die traditionelle rheinisch-katholische Variante wie in der Bonner Politik spiele. Merkel verspricht in der Bild-Zeitung einen harten, aber im Ton sachlichen Wahlkampf. In diesen werden CDU und CSU, deren Verhältnis laut Frau Merkel seit Jahrzehnten aus einer Mischung zwischen Reibung und Bündelung der Kräfte besteht, mit einem gemeinsamen Programm gehen.